Ich war oft schon verliebt, aber immer auch noch frei. Mein Gefühl wusste manchmal nicht wohin. Oder ging irgendwann wieder mal ein Traum vorbei. Dann war das bisher für mich nicht so schlimm. Und auch bei dir hab ich gespielt und verloren. Heute weiß ich, dass du mir ganz einfach fehlst. In meinem Traum flieg ich zu dir. Sag bitte, komm zurück zu mir. Ich will nie wieder ohne deine Liebe sein. Für dich war fest ein Platz im Herz. Doch heut bleibt mir nur dieser Schmerz. Bei dir allein, da will mein Herz zu Hause sein. Es kann sein, dass ich heut erst weiß, was ich verlor. Hab geglaubt, mir kann keine böse sein. Doch du hast tief in mir ein Gefühl ganz neu geboren. Doch das sah ich dann einfach zu spät ein.